Wer die Geschichte der Comichelden Asterix und Obelix kennt, der weiß, dass sie sich selbst Gallier nannten, dass sie im heutigen Frankreich wohnten und dass sie unbesiegbar waren, und zwar, weil sie über einen Zaubertrank verfügten. Den braute ihnen der Zauberer Miraculix aus Mistelzweigen zusammen. Wer diese Zauberer, Druiden genannt, aber nur wirklich waren, dieser Frage ist der französische Archäologe Jean-Louis Bruneau in seinem neuen Sachbuch nachgegangen. Der Titel lautet Druiden, die Weisheit der Kelten. Das Buch, das hat unser Kritiker Lutz Bunk gelesen. Schönen guten Tag, Herr Bunk. Guten Tag. Wer die Druiden waren, das klären wir gleich. Ja. Vielleicht geben Sie zur besseren Einordnung erstmal einen groben Überblick über Zeit und Ort der Druiden. Ja, der Kerngegenstand von Bruneaus Untersuchungen ist geografisch das Territorium des heutigen Frankreichs und Belgiens und das in der Zeit von ca. 600 vor Christus bis zur Besetzung Frankreichs, damals Gallien genannt durch die Römer um 50 vor Christus. Was die Comics verschweigen, in Wirklichkeit verloren Asterix und seine Gallier ihre letzte Schlacht und mit ihnen auch die Druiden, es gab nämlich keinen Zaubertrank. Wer waren denn nun die Druiden? Ja, sie waren keine Zauberer, keine Wahrsager und sie waren auch keine Priester. Wahrsager und Priester gab es zwar auch bei den Galliern, aber die wurden beaufsichtigt von den Druiden. Die Druiden waren Wissenschaftler und Lehrer, die in einer Art Zunft vernetzt waren. Sie beherrschten Mathematik und Astronomie, konnten also präzise Kalender erstellen und sie waren Botaniker, Mediziner, Geologen, Mineralogen und so weiter, also Universalgelehrte. Und neben Forschung und Lehre hatten die Druiden auch noch eine dritte, eine ganz wichtige Funktion in der Gesellschaft. Und zwar die des Richters und indirekt damit auch die des Politikers. Und das Credo, also der Maßstab der Druiden, waren Vernunft, Harmonie und Ausgleich. Und da ist der Einfluss griechischer Philosophie der Antike jener Zeit unübersehbar. Mhm. Wir nennen Asterix und seine Druiden ja immer Gallier. Mhm. Im Untertitel des Buches, was wir uns vorstellen, da heißt es aber die Weisheit der Gallier. Da steht eben nicht die Weisheit der Gallier, sondern die Weisheit der Kelten. Also Gallier und Kelten, ich bin jetzt eben selbst durcheinander gekommen, sind Gallier, Kelten? Ja, die Gallier waren praktisch der französisch-belgische Zweig der Kelten. Die Kelten, die verorten wir sonst meistens spontan auf den britischen Inseln. Man denkt an irische Musik und ähnliches. Die Kelten waren aber eine riesige gesamteuropäische Völkerfamilie, die sich vom Schwarzen Meer über die heutigen Territorien von Bulgarien, Slowenien, Österreich, Süddeutschland, Frankreich und Belgien bis nach England spannte. Insofern hat Bruneaus Untersuchung der gallischen Vertreter der Kelten exemplarischen Charakter. Kommen wir jetzt auch mal wirklich zu seinem Buch. Was erwartet den Leser denn? Den Leser erwartet anfänglich eine wissenschaftlich hochexakte, sprich ein bisschen zermürbende Lektüre, die sich aber dann für den Historiker zu einem echten Thriller entwickelt. Warum? Bruneau zeichnet für die Zeit der Antike das Bild einer hochkultivierten Zivilisation nördlich der Alpen, deren Primat die Vernunft war. Und damit löst sich die alte Denkidee des Nord-Süd-Gefälles in Luft auf, nach der es am Mittelmeer Kultur nördlich der Alpen nur Barbaren gab. Gut, jetzt könnte man ja denken, es gab im Norden kultivierte Völker, also die Kelten, die Barbaren waren demnach die Germanen. Und dann aber geht Bruneau noch einen für die Geschichtsschreibung wirklich revolutionären Schritt weiter. Bruneau erklärt und zeigt, dass die sogenannten Kelten und die sogenannten Germanen im Prinzip ein und dasselbe waren. Sie sagen, Bruneau geht einen revolutionären Schritt weiter, entwirft ein revolutionäres Bild der Antike. Wie kommt Bruneau ausgerechnet jetzt dazu? Gibt es da neue Quellen oder wie abgesichert sind seine Thesen eigentlich? Bruneau betont ausdrücklich, dass nicht ihm die Ehre zukomme, der Erste zu sein, der dieses neue revolutionäre Bild der Antike in Mittel- und Nordeuropa entworfen habe. Die Ehre gebühre der englischen Kollegin Nora Chadwick, die schon 1967 diese These formuliert hat. Und dann stellt Bruneau selber die Frage, warum die Medien, warum Öffentlichkeit und Geschichtsschreibung diese historische Realität in den letzten 40 Jahren ignoriert haben. Und dafür gibt es viele Gründe, die Bruneau auch nennt. Zum Beispiel seien den Medien Zauberer Zausel lieber als Philosophen. Der Originaltitel von Bruneaus Buch ist Les Druides des Philosophes chez les Barbares. Druiden, die Philosophen der Barbaren. Und das heißt, die ganze Geschichte neu denken. Und zu Bruneaus Glaubwürdigkeit. Bruneau ist Archäologe und seit vielen Jahren Leiter aller keltischen Ausgrabungen in Frankreich und er ist der führende Keltenspezialist in Europa. Also anscheinend kommt ein Historiker an diesem Buch eigentlich nicht vorbei. Bei Laien, da haben Sie irgendwie gesagt, zermürbend. Also Ihr Resümee? Naja, dieses Buch ist ein Lehrstück für akribische, handwerkliche Wissenschaftlichkeit. Das heißt, jede historische Quelle muss zunächst mal auf ihre Richtigkeit überprüft werden und das kostet Geduld. Aber nach dieser Fleißarbeit, so nach 100 Seiten, da wird es dann richtig spannend und Brunots Sprache ist hoch elegant und von tiefer Ironie geprägt gegenüber der Geschichtsschreibung. Das macht wirklich Spaß beim Lesen. Stellen Sie sich das Bild eines Archäologen vor, an dem eine Zündschnur brennt. Also von mir aus wirklich eine tiefe Verneigung vor diesem Buch und ein Riesenkompliment an die Übersetzerin Susanne Held, alleine schon für das Wort Zaubererzause. Dankeschön. Ja. Lutz Bunk erstellte uns das Buch von Jean-Louis Brunot vor. Druiden, die Weisheit der Kelten, aus dem Französischen übersetzt von Susanne Held. Erschienen ist es im Klett-Cotta Verlag und kostet 27,90 Euro. All das können Sie auch nachlesen unter www.deradio.de. Deutschland.